Lautlesen und Lernen. Wo ist hier die U-Bahn? Welcher Bus fährt zum Schloss? Können Sie mir helfen? Wie komme ich zur Touristeninformation? Berlin finde ich super. Die Stadt ist cool.